zwei. Und du machst mich total frei. Du bist doch zu zweit und zu allem bereit. Du bist der Schizophren. Schizophren. So Schizophren. So Schizophren. Shut up.